Hinter den Bergen strahlet die Sonne, glühen die Gipfel so rot. Stehen Maschinen, die wollen mit uns fliegen, fliegen in Sieg oder Tod. Hurra, wir starten, hurra, wir starten, wenn die erste Morgensonne scheint. Falschem Jäger, wir ran an den Feind. Narvik, Rotterdam, Korinth und das heiße Kreta sind Städte unserer Siege. Ja, wir greifen immer an, falschem Jäger gehen ran, sind bereit zu wagen. Ja, wir greifen immer an, falschem Jäger gehen ran, sind bereit zu wagen. Hoch in den Lüften fliegt unser Vogel, frei und stolz durch die Luft. Standhaft und erzen sind unsere Herzen, wenn das Kommando uns ruft. Hurra, wir fliegen, hurra, wir fliegen, wenn die erste Morgensonne scheint. Falschem Jäger, wir ran an den Feind. Narvik, Rotterdam, Korinth und das heiße Kreta sind Städte unserer Siege. Ja, wir greifen immer an, falschem Jäger gehen ran, sind bereit zu wagen. Ja, wir greifen immer an, falschem Jäger gehen ran, sind bereit zu wagen. Hoch aus den Wolken stürzen wir nieder, tief in die feindlichen Reihen. Gegner, wir kommen, habt ihr's vernommen, bald wird der Sieg unser sein. Hurra, wir springen, wenn die erste Morgensonne scheint. Falschem Jäger, wir ran an den Feind. Narvik, Rotterdam, Korinth und das heiße Kreta sind Städte unserer Siege. Ja, wir greifen immer an, falschem Jäger gehen ran, sind bereit zu wagen. Ja, wir greifen immer an, falschem Jäger.